Protokolle 12.1. Das Wort Freiheit, das man auf verschiedene Weise deuten kann, legen wir so aus. Freiheit ist das Recht zu tun, was das Gesetz erlaubt. Solche Auslegung des Begriffes gibt die Freiheit vollständig in unsere Hand, weil die Gesetze das zerstören oder aufrichten werden, was wir nach den oben entwickelten Richtlinien für wünschenswert halten.